50 languages. 59. 59. Im Postamt. Im Postamt. Wo ist das nächste Postamt? Wo ist das nächste Postamt? Ist es weit bis zum nächsten Postamt? Ist es weit bis zum nächsten Postamt? Wo ist der nächste Briefkasten? Wo ist der nächste Briefkasten? Ich brauche ein paar Briefmarken. Ich brauche ein paar Briefmarken. Für eine Karte und einen Brief. Für eine Karte und einen Brief. Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Wie schwer ist das Paket? Wie schwer ist das Paket? Kann ich es per Luftpost schicken? Kann ich es per Luftpost schicken? Wie lange dauert es, bis es ankommt? Wie lange dauert es, bis es ankommt? Wo kann ich telefonieren? Wo kann ich telefonieren? Wo ist die nächste Telefonzelle? Wo ist die nächste Telefonzelle? Haben Sie Telefonkarten? Haben Sie Telefonkarten? Haben Sie ein Telefonbuch? Haben Sie ein Telefonbuch? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? Einen Augenblick. Ich schaue mal nach. Einen Augenblick. Ich schaue mal nach. Die Leitung ist immer besetzt. Die Leitung ist immer besetzt. Welche Nummer haben Sie gewählt? Welche Nummer haben Sie gewählt? Sie müssen zuerst die Null wählen. Sie müssen zuerst die Null wählen.